Borowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Fünfzehnte Folge. Neue Erfolge für Columbia. Franz Liszt über die Aufgabe des Virtuosen. Für den Virtuosen sind musikalische Werke eigentlich nichts anderes als die tragische und bewegende Verwirklichung seiner Gefühle. Er ist aufgefordert, sie zum Sprechen, Weinen, Singen und Seufzen zu bringen, um sie in Übereinstimmung mit seinem eigenen Bewusstsein wiedererstehen zu lassen. In dieser Hinsicht ist er, wie der Komponist, schöpferisch. Frédéric Chopin über die Freiheit des Interpreten. Musik, reich, voller Gefühl, nicht seelenlos, ist wie ein Kristall, auf den die Sonne fällt, die dann einen ganzen Regenbogen hervorbringt. Den einen wird es erfreuen, wie kunstvoll der Kristall geschliffen ist, dem anderen wird die rote Farbe gefallen, wieder einem anderen die grüne, während der vierte die purpurne bewundern wird. Sie wissen, dass ich meine Schüler lehre, meine eigenen Werke wie die anderer Komponisten so zu spielen, wie sie diese Musik fühlen. Und sie wissen, dass ich es nicht mag, wenn sie mich zu sehr imitieren und nichts Eigenes zur Interpretation hinzufügen. Diese Gedanken von Liszt und Chopin hat Horowitz in Erinnerung gerufen, als er im April und Mai 1962 an seiner ersten Platte für Columbia arbeitete. Er fügte hinzu, was mich betrifft, spiele ich ein Stück selten in der gleichen Weise. Das agogische, dynamische und farbliche Nuancieren und Variieren ist in den drei thematischen Wiederholungen in der Einleitung von Robert Schumanns Arabeske zu hören. Dazu trägt die Aufnahmetechnik die Aufnahmequalität bei. Hatten RCA-Aufnahmen manchmal so geklungen, als wären Hämmer ohne Filz auf die Saiten geprallt, so sind nun seine zarten Klangfarbenfinessen, sanft fluoreszierende, gleichsam ineinander verlaufende Schattierungen zu erkennen. Thank you. Robert Schumanns Arabeske ist, so hat Horowitz im Gespräch mit Thomas Frost, dem Produzenten seiner Aufnahmen für Columbia, gesagt, eine Reminiszenz, ein musikalisches Aquarell. Mir ist die Farbe der einzelnen Abschnitte bewusst, aber die genaue Schattierung muss durch die Interpretation, durch die Inspiration gefunden werden, aus dem Moment heraus. Sehen Sie, es gibt immer eine Differenz zwischen Intention und Realisierung und nur selten kommt die Verwirklichung der Intention nahe. Der Dreijahresvertrag, den Horowitz mit Columbia geschlossen hatte, sah 6 Aufnahmen vor. Die Firma sicherte ihm eine intensive Imagekampagne zu und stellte sehr viel mehr Geld in Aussicht. Das Honorar sollte allerdings nicht als Vorschuss ausgezahlt werden, sondern nach der Aufnahme jeder Platte auf der Basis von Tantiemen. Damit war Horowitz gezwungen, sich vor der neuen Firma und gegen seine alte zu beweisen. Schon bevor er erstmals ins Studio ging, trat er in eigener Sache an die Öffentlichkeit. Wie sich später noch oft zeigen sollte, war er auch ein Virtuose der Selbstdarstellung. Er sei in der Lage, erklärte er, sofort wieder in der Carnegie Hall zu spielen, fügte jedoch einschränkend hinzu, aber natürlich ist es unmöglich, nur ein einziges Recital zu geben. Meine Freunde in anderen Städten würden sagen, sie müssen jetzt auch für uns spielen. Ich kann nicht nur für wenige Freunde spielen. Aber die Frohn einer Tournee kann ich nicht ertragen. Die New York Times kommentierte, wenn das Kino seine Greta Garbo hat, so hat die Musik ihren Wladimir Horowitz, glaubte aber, aus der Erklärung die Andeutung eines Versprechens herausgehört zu haben. Horowitz' Schallplatten könnten die Rückkehr des Pianisten aufs Podium ankündigen. Horowitz ließ sich keinerlei Zusagen entlocken. Er wusste, dass das Spiel mit Andeutungen der Neugier Nahrung gab. Der unendliche Raum des Möglichen wurde zu seinem Herrschaftsgebiet. Die Aufgabe des Produzenten übernahm Thomas Frost. Er war als Geiger ausgebildet, hatte bei Paul Hinde mit Komposition studiert und Aufnahmen von Bruno Walter, Eugene Ormandy, George Sell, Leonard Bernstein und Isaac Stern betreut. Vom ersten Moment an stimmte die Chemie zwischen beiden. Frost beschrieb Horowitz als einen warmherzigen, angenehmen Mann mit einem melancholisch getränkten Humor und einen charmant unterhaltsamen Gastgeber. Über die Testaufnahmen im Columbia-Studio der 30. Straße, einem alten, hohen Kirchenraum, berichtete er, Horowitz habe nichts von seiner elektrisierenden Virtuosität verloren, sondern an Reife, an Tiefe des musikalischen Verständnisses gewonnen. Da war eine Weichheit, eine Wärme und eine Verinnerlichung, die vorher nicht da war. Das harte, stählerne, perkussive Fieber war abgeklungen. Obwohl das Dämonische spürbar blieb, gab es eine größere Palette an Klangfarben. Insgesamt war er weniger nervös. Das ist erneut, wie bei allen früheren Wechselfällen der Laufbahn, die Schilderung eines farbstabilen Chamäleons. Das Programm der ersten Platte hatte den Charakter eines Resümees. Zahlreiche Hauptwerke seines Repertoires nahm er zum zweiten Mal auf. Dafür ausschlaggebend war sicher auch, dass die Aufnahmetechnik in den ersten Jahren nach der Einführung der Stereoplatte bedeutende Fortschritte gemacht hatte. Sie vermittelte vom Sound of Horowitz mehr als nur die Wonnen der Ahnung. Im Mittelpunkt stand die von ihm als gute Freundin bezeichnete B-Moll-Sonate von Frédéric Chopin. Schumanns Arabeske hat er seit 1926 in vielen Konzerten gespielt. Seines väterlichen Freundes Sergei Rachmaninow gedachte er mit 2 Etudes Tableau, dem in C-Dur Opus 33 Nummer 2 und dem in S-Moll Opus 39 Nummer 5, das er als russische Appassionata verstand. Thank you. Sergei Rachmaninows Etüdetableau S-Moll Opus 39 Nummer 5. Horowitz hat entscheidend dazu beigetragen, dem in den Zirkeln der Avantgarde entworfenen, hochmütig verzerrten Bild vom Salonkitschee Rachmaninow entgegenzuwirken. Den Charakter eines Resümee oder den eines Selbstporträts bekommt die erste Columbia-Aufnahme auch durch seine Transkription der 19. ungarischen Rhapsodie von Liszt. Gegenüber Frost begründete er die Bearbeitung mit dem Hinweis, sie sei ein von Liszt nur skizzenhaft ausgeführtes altes Werk. Deshalb folge er der Maxime seines Kollegen Leopold Godowski, dass nichts so gut sei, als dass es nicht verbessert werden könnte. Im Lassan, dem langsamen Vortanz, habe er lediglich einige Verdoppelungen vorgenommen. Der Friska, dem lebhaften und exuberant sich steigenden Nachtanz, habe er eine neue Form gegeben, weil sich Liszt allzu oft wiederholt hatte. Das Ende habe ich etwas brillanter gestaltet, jedoch nicht um einer selbstzweckhaften Bravour willen. Es ist eine musikalische Brillanz. Die gibt es wirklich. Es ist eine Brillanz, die dem Geist des Stückes dient. Außerdem ist sie sehr ungarisch. Franz Liszt, ungarische Rhapsodie Nummer 19 D-Moll in der Bearbeitung von Wladimir Horowitz. Thank you. Die ungarische Rhapsodie Nummer 19 von Franz Liszt in der Fassung von Wladimir Horowitz. Das Spiel ist, bei aller Werf, frei von den fibrilen Zuspitzungen seiner früheren Liszt-Aufnahmen, etwa der zweiten Rhapsodie aus dem Recital in der Carnegie Hall von 1953. Sie ist vielleicht nicht so showy wie ihre Vorgänger, sagte Horowitz über seine Bearbeitung der 19. ungarischen Rhapsodie, aber sie ist, in aller Bescheidenheit, sehr viel kühner, harmonisch avancierter. Und sie ist schwierig und virtuos genug. in welchem Maß durch Transkriptionen die Fantasie des Interpreten herausgefordert und befruchtet werden kann, hat Ferruccio Busoni in seinem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst betont. Nach dem Hinweis darauf, dass große Künstler ihre Werke immer anders spielen und die Zeichen, also die Noten, nicht als Gesetzestafeln verstehen, heißt es: Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls. Mit dem Augenblicke, da die Feder sich seiner bemächtigt, verliert der Gedanke seine Originalität. Die Absicht, den Einfall aufzuschreiben, bedingt schon die Wahl von Taktart und Tonart. Form und Klangmittel, für welche sich der Komponist entscheiden muss, bestimmen mehr und mehr den Weg und die Grenzen. Der Einfall wird zu einer Sonate. Das ist ein Arrangement des Originals. Von dieser ersten zur zweiten Transkription ist der Schritt verhältnismäßig kurz und unwichtig. Doch wird im Allgemeinen nur von der zweiten Transkription aufhebens gemacht. Dabei übersieht man, dass eine Transkription die Originalfassung nicht zerstört. Auch der Vortrag eines Werks ist eine Transkription und auch dieser kann, er mag sich noch so frei gebärden, niemals das Original aus der Welt schaffen. Die Veröffentlichung wurde unter der rigiden Kontrolle von Wanda vorbereitet. Kein Detail, so berichtete Scholar Chapin in seinem Buch Musical Chairs, entging ihrer Aufmerksamkeit, vom Cover des Albums bis zum Einführungstext. Ich merkte rasch, dass sie, wenn sie es darauf abgesehen hätte, selbst Mr. Macy, den Kaufhauskönig, im Verkaufen hätte unterrichten können. Das Beiheft enthielt zwei für sein Image wichtige Beiträge. Für den ersten wurde der inzwischen nobilitierte Sir Neville Cardes gewonnen, der Horowitz drei Jahrzehnte zuvor als »The greatest pianist, dead or alive« bezeichnet hatte. Den zweiten lieferte Thomas Frost einen Arbeitsbericht mit vielen Zitaten aus Gesprächen mit Horowitz, die zu Bausteinen seiner Legende werden sollten. Nach wenigen Tagen kletterte die Platte auf die Spitzenplätze der Charts. Schon in der ersten Woche wurde sie 120.000 Mal verkauft. Nach drei Wochen war das Garantiehonorar eingespielt. Die Aufnahme erhielt den Grammy Award für die beste klassische Platte des Jahres 1962. Ob des Erfolges stellte Horowitz den ursprünglichen Plan, seine kommenden Platten nur Werken eines Komponisten, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann und Rachmaninow zu widmen, zurück. Am 6., 13. und 29. November und 18. Dezember 1962 ging er für eine Platte unter dem Titel »The Sound of Horowitz« ins Studio. Er spielte unter anderem Franz Schuberts Empruntu Opus 90 Nummer 3. Er hatte es bereits 1953 aufgenommen in G-Dur, vermutlich eine Transposition Hans von Bülows. Nun kehrte er zur originalen Tonart zurück, Gestur. Sein Cantabile in der expansiven Melodie über den murmelnden Achteltriolen ist ebenso berückend wie das sanfte Farbenspiel der melancholischen Modulationen. Neben Franz Schuberts Impromptu Gesdur Opus 90 Nummer 3 nahm er zum zweiten Mal die Kinderszenen und die C-Dur-Toccata von Robert Schumann auf. Mit drei Sonaten von Domenico Scarlatti stimmte er seine Hörer auf ein Scarlatti-Album ein und verstimmte damit die Marketingabteilung. Hinzu kamen Alexander Skriabins Poem in Fis-Dur, die Etüden in Cis-Moll und Dis-Moll. Es war erneut der Auftakt für eine Platte, die allein dem Werk des Moskauer Mystagogen gewidmet war. Das Poem Fis-Dur, Opus 32, Nummer 1, ist eine zauberhafte, impressionistische Miniatur. Mit dem Erfolg war der Ehrgeiz geweckt. Noch mit seiner zweiten Platte beschäftigt, nahm er schon die dritte in Angriff. Erneut setzte er auf Kontraste. Im Mittelpunkt stand Ludwig van Beethovens Sonate Nummer 8 in C-Moll, Opus 13, die Pathetik. Den Rahmen bildeten drei Preludes von Claude Debussy, zwei Etüden von Frédéric Chopin und dessen erstes Scherzo in H-Moll. In der Revolutionsetüde lässt er die melodischen Oktaven der Rechten singen, die wogenden Figurationen der linken Hand brausen. Durch agogische Rückungen, dynamische Abschattierungen und die deutlichen Lineaturen der Innenstimmen entsteht eine dramatische Hochspannung. Thank you. Neben der Sturmischen C-Moll-Etüde wirkt die in Cis-Moll Opus 25 Nummer 7 fast wie ein Nocturne. Sie entspricht nicht der Vorstellung von einem technischen Exerzitium. Vielen Pianisten, gerade den Sturm- und Drangvirtuosen, hat sie zu schaffen gemacht. Horowitz entfaltet sie als meditative Fantasie, als melancholische Ausdrucksmusik. Thank you. Frédéric Chopin, Etüde, Cis-Moll, Opus 25, Nummer 7, Horowitz entfaltet sie als meditative Fantasie. Mit drei Prelüden von Claude Debussy aus dem zweiten Buch in einen duftenden Garten von Klangfarben. Schon in den 40er Jahren, als sich nur wenige Pianisten für Debussy engagierten, hatte er 5 Etüden gespielt. 10 Stücke des Franzosen, leider nur 10, hat er zwischen 1928 und 1968 aufgenommen. Zu wenig, um als Debussy-Interpret Beachtung zu finden, wie Walter Gieseking oder Arturo Benedetti Michelangeli. Horowitz hielt sich zeitlebens an das Modell des romantischen Klavierrecitals, an Programme der Gegensätze und der Kontraste. Vollständige Werkgruppen zu spielen, empfand er als langweilig. Sie hören die Prelude 4, 5 und 6 aus dem zweiten Buch von Claude Debussy. Das fantastische Zauberspiel von Les Faisons d'Exquise Danseuse mit seinen kristallinen Trillerketten, das changierende Farbenspiel von Bruyère und die Groteske vom General Lavigne Excentrique, dans le style et le mouvement dans Cakewalk. Drei Etüden aus dem zweiten Buch von Claude Debussy. Les Faisons d'exquises danseuses, Bruyère und General Lavigne, Exzentrique. Dans le style et le mouvement dans Cakewalk. Die Aufnahme der Sonate in C-Moll Opus 13, der sogenannten Pathetik, gilt als die überzeugendste Beethoven-Interpretation, die Horowitz hinterlassen hat. Es ist eine romantisch-sensualistische Darstellung. Schon in der Grave-Einleitung mit den genau ausgestuften Forte-Piano-Kontrasten folgt er dem Rat, den er von Pablo Casals erhalten hatte, Beethoven wie Chopin zu spielen. Und vice versa. Anders als Sarkin verzichtet er auf die Wiederholung des Grave-Teils. In der Wiederholung der Exposition taucht er die Trillerfolgen in eine mattere Farbe. Crescendi und Decrescendi gehen einher mit sanft atmenden, quasi kantablen Temporückungen. Den Melodiebögen des Adagio Cantabile gibt er deutliche und überaus empfindsame Kontraste, unterlegt von den sehr zurückgenommenen, murmelnden Sechzehntelfigurationen. Erst die leise einsetzenden triolischen Begleitfiguren hebt er mit einem deutlichen Crescendo hervor. Immer aber bleibt er seiner Maxime treu, dass das Klavier zu singen habe. Thank you.

Ludwig van Beethoven, Sonate Nummer 8, C-Moll, Opus 13. Horowitz spielte bei den Aufnahmen, wie Thomas Frost berichtete, nicht anders als im Konzert. Er blickte stets durch die Fenster in den Kontrollraum. Er suchte den Kontakt mit den Toningenieuren, wollte spüren, ob es gefiele. Zum Abhören begab er sich nicht in den Kontrollraum. Er ließ sich die Anpressungen der Platten in seine Wohnung bringen, hörte die verschiedenen Fassungen ab. Erst dabei verlangte er, einen gelungenen Takt aus dem Take A oder eine perfekte Passage aus der Version C in die Fassung B zu übernehmen. Und nicht selten gelangte er zu der Überzeugung, dass es besser sei, ganze Stücke oder Sätze neu aufzunehmen. Schon nach dem ersten Soloalbum hatte sich Schuyler Chapin bemüht, Horowitz für eine Orchesteraufnahme zu gewinnen, für die dritte Aufnahme des D-Moll-Konzerts von Sergei Rachmaninow. Er habe, so berichtete Chapin, irgendwann schon das Telefon in der Hand gehabt, um den Dirigenten Eugene Ormandy anzurufen, als Horowitz mit dem Lächeln einer Sphinx erklärte, dass er den Plan noch einmal überdenken müsse. Dabei verfiel er auf die skurrile Idee einer anonymen Testaufnahme. Er würde sein Gesicht unter einer Maske verbergen. Aufs Trittbrett seiner neuen Erfolge springend, brachte RCA eine schön ausgestattete Horowitz Collection mit alten Aufnahmen heraus. Das Beiheft zeigte einige der schönsten Bilder von Picasso, Matisse, Modigliani, in die Horowitz sein Geld gesteckt hatte, nachdem er beim Börsenkrach von 1929 sehr viel Geld verloren hatte. EMI sorgte in der Reihe Great Recordings of the Century für das Da Capo der 1930 entstandenen Aufnahme von Liszt's H-Moll-Sonate und der Finerei. Als Columbia auf eine neue Aufnahme der Liszt-Sonate drängte, entschloss er sich, Sonaten eines Komponisten aufzunehmen, die, so Frédéric Chopin, eine Fülle von Übungen für die Finger bereithält und ein Gutteil erlesener Kost für den Geist. Zuweilen reicht er sogar an Mozart heran. »Müsste ich nicht fürchten, mir das Missfallen vieler Dummköpfe zuzuziehen«, hatte Chopin geschrieben, »würde ich in meinen Konzerten Scarlatti spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Zeit kommen wird, da man Scarlatti oft im Konzertsaal spielen und seine Musik schätzen und lieben wird.« die Sonaten von Domenico Scarlatti, geschrieben für die portugiesische Prinzessin Maria Barbara, welche der Komponist 1729 nach ihrer Heirat mit Fernando dem VI. An den Hof von Madrid gefolgt war, sind nicht als Pianistenmusik wiederentdeckt worden. Vielmehr haben sie zunächst zur Renaissance der Cembalo-Musik im letzten Jahrhundert beigetragen. Zuerst zur Wiederentdeckung des Instruments im allgemeinen Sinne durch Wanda Landowska, bevor ihr Schüler Ralf Kirkpatrick die Aufgabe seines Lebens darin fand, die 555 Sonaten zu edieren, viele davon aufzunehmen und eine zwei Bände umfassende Monographie über den 1685 geborenen Neapolitaner zu schreiben. Horowitz studierte die Scarlatti-Bibel des amerikanischen Cembalisten, der seinen Schülern den Ratschlag erteilte: Sing und hör deinem Spiel immer genau zu. Benutze deine Finger als Verlängerungen der Stimmbänder, nicht als automatische Hämmerchen. Sobald diese Regel einmal begriffen ist, gewinnt jedes Intervall auf der starren und vergleichsweise leblosen Klaviatur dieses Instruments, das manchmal mehr wie eine Maschine wirkt, sei es nun Cembalo, Klavier oder Orgel, seine eigene Tonfarbe und seinen eigenen Tonwert in Beziehung zur Phrase, die es aufbauen soll. Bei solch vokaler Behandlung der melodischen Intervalle zeigt sich ganz deutlich, dass schrittweise sich bewegende Noten eher Legato gespielt werden sollten als Sprünge und dass sprunghafte Unterbrechungen einer schrittweisen Linie höchstwahrscheinlich détaché aufgefasst werden sollten. Thank you. Das war die Sonate Kirkpatrick 162 mit allen Effekten der Echodynamik, der Farbwechsel, des kantablen Legato, des geschmeidigen Detaché und der federnden Sprünge. In seinem Buch, das auch in einer zweibändigen deutschen Fassung vorliegt, hat Kirkpatrick darauf hingewiesen, dass die Lebenswelt des Südens in den Klängen der Sonaten widerhallt. Einige Stücke der Übungen sind so hart und trocken wie sonnengedörrte Mittelmeerlandschaften. In anderen wechseln lyrische Anklänge an die italienische Oper und falsche Tränen in absteigender Chromatik mit Scherzando-Sprüngen und Arpeggien. Die Vorstellungen, die Scarlatti mit seinen Klängen weckt, lassen sich kaum abgrenzen. Viele Klänge überschreiten die Grenze des Instruments, um auf impressionistische Weise die Geräusche des täglichen Lebens wiederzugeben. Straßenrufe, Kirchenglocken, das Klappern tanzender Füße, Feuerwerk, Artillerie. Für mich haben fast alle Sonaten Scarlattis etwas mit den Eindrücken des Lebens oder der Fantasie der Traumwelt zu tun. Horowitz nahm Kontakt zu Kirkpatrick auf, erbat seinen Besuch in der 94. Straße und spielte ihm vor. Als der Amerikaner merkte, dass Horowitz sich vor lauter Sorge wegen eventueller virtuoser Überzeichnungen von der Vorsicht leiten ließ, ermutigte er ihn ausdrücklich, sich einzulassen auf die herrlichen Gefahren des Artisten am Trapez. Vom Murren der Marketender, die das Scarlatti-Projekt nur unter ökonomischen Gesichtspunkten als Risiko werteten, ließ Horowitz sich nicht beirren. Zwischen April und September 1964 nahm er 18 Sonaten auf, von denen zunächst 12 veröffentlicht wurden. Zwar hatte Kirkpatrick zuweilen stilistische Bedenken, doch hielt er sich an die Überlegung, nichts ist falscher als zu erlauben, dass die musikalische Fantasie durch die Grenzen des Instruments, auf dem man spielt, eingeschränkt wird. Horowitz besaß ein wunderbares Gespür dafür, wie man die Balance zwischen den Tönen eines Akkordes erreicht, wie man winzige Pausen zwischen den Noten macht, und er beherrschte alle Grade des Detaché. Sein Gebrauch des Pedals war makellos und er spielte mit vollkommener Klarheit. Horowitz besaß einfach ein Gefühl für die Vielfalt des Klangs, das alles übertraf, was ich je auf dem Instrument erlebt habe. Damit zu zwei Sonaten aus einer Zeit, die Kirkpatrick als die glanzreiche Periode bezeichnet hat. Eine Zeit, in der Scarlatti seine Klaviertechnik auf den Höhepunkt trieb. Sie hören die Sonaten in A-Moll, Kirkpatrick Nummer 54 und in D-Dur Nummer 96. Thank you. Die Scarlatti-Platte, aus der Sie die Sonaten in A-Moll Nummer 54 und in D-Dur Nummer 96 hörten, wurde enthusiastisch aufgenommen, von der Kritik wie den Käufern. Die editorische Arbeit war für die Produzenten und die Toningenieure zu einer endlosen, oft qualvollen Geduldsprobe geworden. Bei der Wahl der Takes, bei der Mischung, bei der Dynamik widerrief Horowitz von einem Tag auf den anderen seine Entscheidungen. Der Erfolg heiligte seine oft schikanösen Mittel. Als er die Arbeit an der Scarlatti-Platte hinter sich hatte, begann er ernsthaft über sein Comeback nachzudenken. Aus der Scarlatti-Aufnahme, mit der er sich auf höchstem virtuosen Niveau vom Ruf des Nur-Virtuosen befreit hatte, hören Sie als Encore die Sonate F-Moll, Kirkpatrick 481. Thank you. Sie hörten die 15. von 26 Folgen unserer Sendereihe Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen von Jürgen Kesting. Es sprach der Autor. Toningenieur Kaspar Wollheim, Tontechnik Iris König. Redaktion und Produktion Dieter Hauer. Eine Koproduktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit dem Südwestrundfunk. Abschließend hörten Sie Wladimir Horowitz mit der Sonate in F-Moll, Kirkpatrick-Verzeichnis 481 von Domenico Scarlatti.